Luther forderte nun, die Klöster zu schließen, beziehungsweise es den Mönchen darin zu ermöglichen, die Klöster zu verlassen und die Reichtümer der Klöster zum allgemeinen Besitz einer Gemeindekasse zu geben, woraus man nach christlicher Liebe allen gebe und leihe, die im Land bedürftig sind. Vollbeschäftigung und ein soziales Netz, das die Menschen in Notlagen auffängt, waren also schon 1523 als Idee und Bestrebung vorhanden. In seiner Bibelübersetzung führte Luther auch den Begriff des Aussätzigen ein. Er meinte damit die Kranken, die zum Wohle der Gesellschaft isoliert wurden. Krankheiten und vor allem Seuchen sah man als Ausdruck der Erbschuld und Bettler und Arme als die hauptsächlichen Verbreiter von Krankheiten. Sie führten den Menschen die Vergänglichkeit des irdischen Lebens vor Augen. Man vermutete, ihre Krankheit sei ein Merkmal des Teuflischen. Deshalb wurden die Aussätzigen aus den Städten vertrieben. Einerseits, um eine Ansteckung mit dem Teuflischen zu vermeiden, und auch, weil man sie nicht sehen wollte. Wobei die christlichen Überzeugungen der Menschen immerhin dafür sorgten, dass man die Kranken nicht einfach verrecken ließ.